Nun noch eine Stelle aus dem Verhör mit dem eigentlichen Mörder, dem Juden Gabrilo Princip. Präsident, haben Sie mit dem Ziganowitsch über die Freimaurerei gesprochen? Prinzip, frech, warum fragen Sie mich das? Präsident, ich frage Sie, weil ich es wissen will. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen oder nicht? Prinzip, ja, Ziganowitsch sagte mir, er sei Freimaurer. Präsident, wann sagte er Ihnen, dass er Freimaurer sei? Prinzip, als ich mich wegen der Mittel zur Ausführung des Attentats an ihn wandte, sagte er es mir und betonte, er werde mit einem gewissen Mann sprechen. Er werde von diesem die Mittel zur Ausführung des Attentats bekommen. Bei einer anderen Gelegenheit erzählte er mir, der österreichische Thronfolger sei in der Loge von den Freimaurern zum Tode verurteilt worden. Präsident, und Sie? Sind Sie vielleicht auch Freimaurer? Prinzip, wozu diese Frage? Ich werde darauf keine Antwort geben. Nach einer kurzen Pause, nein. Präsident, ist Gabrinowitsch Freimaurer? Prinzip, ich weiß es nicht, vielleicht ist es. Er sagte mir gelegentlich, er werde in die Loge eintreten. Aus dem Mitgeteilten ergibt sich sonnenklar, dass der Plan der Ermordung von den Freimaurern ausgegangen ist. Ein Jahr und darüber verstrich jedoch, weil sich kein Mörder finden ließ. Da wurde auf geheimnisvolle Art dem Gabrinowitsch sowohl wie dem Prinzip Grabes, Kubrilowitsch und so weiter der Mordgedanke nahegelegt. Sie ließen sich anwerben und führten die von langer Hand vorbereitete Tat aus. Auf die Einzelheiten der Anwerbung und so weiter, so bemerkenswert sie auch sind, kann hier nicht näher eingegangen werden. Es sei hier nur aufgrund des Protokolles nur noch hervorgehoben, dass der Freimaurer Ziganowitsch, von dem die Mörder die Brownings, Patronen, Geld und Bomben erhielten, ein kleiner Eisenbahnbeamter in Belgrad war und wie die anderen aus Bosnien stammte. Er selbst erhielt das Geld von dem Freimaurer Major Tankosic, der reichlich mit Mitteln ausgestattet war und selbst die Waffen einkaufte. Major Tankosic, später Oberst Tankosic, leitete auch das misslungene Attentat auf König Ferdinand von Bulgarien, vergleicht die Berliner Germania vom 3. Juli 1915. Wie verhielt sich nun die Logenpresse gegenüber diesem freimaurerischen Mord? Der Wiener Zirkel schwieg den Fall einfach tot. Keine schwarz gerenderte Nummer, kein Nachruf, ja nicht einmal die kleinste Notiz setzte die Leser des Zirkels von dieser weltgeschichtlichen Begebenheit in Kenntnis. Wozu auch? Die Wissenden wussten es ohne dies, weil es ihnen der seltsame Kronanwärter von Albanien, Bruder Esad Pascha, Komtur des Franz-Josefs-Ordens, bei einer festlichen Veranstaltung im Hotel Meißel und Schaden in Wien bereits im April 1914 verraten hatte, laut mündlichem Bericht eines Gewehrmannes. Und die übrigen? Boah, die brauchten sich keine Gedanken zu machen. Die auswärtigen Logenzeitungen hingegen machten aus ihrem Herzen keine Mördergrube. So wies zum Beispiel die Akazia den Feigenmord von Sarajevo geradezu als Heldentat. Übrigens war dies keineswegs der erste freimaurerische Mord in Serbien. Die serbischen Logen hatten vielmehr ihre Kräfte bereits früher erprobt, als sie die österreichfreundliche Dynastie Obrenović hinwegräumten, die ihren Plänen hindernd im Wege stand. Mit Peter Karageorgevic kam dann ein Freimaurer auf den Thron. Die serbische Freimaurerei blühte darauf mächtig empor. Sie gewann an Kraft durch die Angliederung der politischen Geheimbünde, namentlich der großserbischen Verschwörergesellschaft Narodna Obdrana, deren Beziehungen zur Loge im Sarajevo Hochverratprozess restlos aufgedeckt worden sind. Eine besonders kraftvolle Tätigkeit entfaltete die serbische Freimaurerei in dem Augenblick, wo sich ein oberster Rat, ein Supreme Council für Serbien gebildet hatte. Der Großmeisterbruder Georg Weifert und 9 andere serbische Hochgradmaurer erhielten im Jahre 1912 vom Obersten Rat für Griechenland den 33. Grad und die mit demselben verbundenen Geheimnisse der königlichen Kunst. Einige Monate später wurde, der Balkankrieg hatte bereits begonnen, die serbische Freimaurerei als selbstständige Großmacht in den Weltbund aufgenommen, und zwar geschah dies auf dem Weltkongresse der Hochgradmaurer in Washington. Der serbische Abgesandte, Bruder Dusan Milicevic, 33. Grad, verteidigte dort die kriegerischen Bestrebungen der Serben, die er mit dem Freiheitskämpfen George Washingtons verglich. Serbien führe nur Kriege, um Volksgenossen von fremdem Joche zu befreien, also Kriege aus Menschenliebe, wie sie von der Freimaurerei gestattet seien. Diese Darlegungen fanden allgemeine Zustimmung und seit jener Zeit trat die freimaurerische Presse Nord- und Südamerikas offen für die serbischen Kriegsziele ein. Bei einem Festmahl in New York, an dem 800 Hochgradmaurer unter dem Vorsitz des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bruder Taft, teilnahmen, erhielt der serbische Vertreter sogar einen Ehrenplatz. Nachdem nun die serbische Nationalloge in den höchsten Rat der 33 Grad aufgenommen war, wurde sie mit der Vollziehung des freimaurerischen Fehmer-Urteils wieder den Thronfolger betraut. Dass der Mord von langer Hand vorbereitet war, geht aus zahlreichen Äußerungen hervor. So erhielt auch die Herzogin von Hohenberg, die Gemahlin des Thronfolgers, schon im September 1912 die Mahnung, dass Franz Ferdinand verurteilt sei und auf dem Wege zum Throne sterben müsse. Höchst beachtenswert ist dabei, dass gerade von Paris aus das bevorstehende tragische Ereignis im österreichischen Kaiserhaus ziemlich unverblümt vorausgesagt wurde, genauso wie die Entthronung der Hohenzollern-Dynastie, die bereits im Jahre 1910 für das Jahr 1913 angekündigt worden war. Im Jahre 1910 kamen, wie dem Verfasser ein gut unterrichteter Schweizer Freimaurer mitteilt, italische, französische und englische Logenbrüder als Gäste im Grand Orient de France zusammen, darunter Bruder Clemenceau, Bruder Boincaré und andere, und wohnten der Arbeit bei. Damals wurde ein Krieg mit Deutschland in ernste Erwägung gezogen. Unschädlich sollten Wilhelm II., Franz Ferdinand von Österreich und andere gemacht werden. Das war allerdings um 5 Jahre zu früh, aber man erkennt daraus wenigstens den Ausgangspunkt jener Bestrebungen. Wer hat das angekündigt? Eine in Paris sehr bekannte Dame, Madame Savigny, oder wie sie sich der Öffentlichkeit gegenüber nannte, Madame de Thèbes. Madame de Thèbes war eine hochmoderne Wahrsagerin, in deren Salons Politiker und Diplomaten, hochgestellte Persönlichkeiten und verwegene Glücksritter aller Art verkehrten. Aus deren Mitteilungen und Andeutungen schöpfte sie wohl den größten Teil ihrer Prophezeiungen, die sie dann im Dezember jedes Jahres mittels ihrer Almanachs in die ganze Welt hinausflattern ließ. Derjenige, der in Österreich zur Regierung bestimmt ist, also Franz Ferdinand, wird nicht regieren. Regieren wird ein junger Mann, der vorläufig zur Regierung noch nicht bestimmt ist, also Karl I. Diese Prophezeiung bezog sich auf das Jahr 1913. Als sie sich nicht erfüllte, ließ sich Madame de Thèbes keineswegs entmutigen, im Gegenteil. Das tragische Ereignis im österreichischen Kaiserhaus, das ich vorausgesagt habe, ist zwar nicht eingetreten, schrieb sie in ihrem Almanach vom Dezember 1913, es wird aber ganz bestimmt eintreten, und zwar noch in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. So schreibt nur jemand, der mehr weiß, als er sagen will, jemand, der über sehr verlässliche Quellen verfügt und weiß, dass er sich mit seinen Vorhersagen bestimmt nicht blamieren wird.